Clubding mit Florian. Einen schönen Montagabend, hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Heute das französische DJ-Duo Offenbach bei uns, von den Bühnen der Welt direkt ins Radio zu euch. Dann gibt's gleich für euch Spankoks to the Club, schönes tech-hausiges Nümmerchen mit den Vocals Monday Night to the Club, Tuesday Night to the Club, Wednesday Night, what a headache, kann man durchaus verstehen. Und jetzt für euch Nifast mit M-Love und Behind the Grace. Dieser Track startet echt ruhig, das ändert sich recht schnell durch die markante Melodie der Flöte. Und die wird schön vibrant und energetisch. Viel Spaß bei den Flötentönen. Am Mikrofon ist der Florian. Servus. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. unser Ding. Club Ding Live Mix. What you need im Extended Mix. House Music at its purest. Steve Angelo ist einer der Gründer der Swedish House Mafia. Gemeinsam mit diesem mysteriösen Duo We Ash Zero entstand dieses Nümmerchen. Jetzt habe ich für euch die Purple Disco Machine und Kungs mit Substitution. Der Hit von The Purple Disco Machine im Edit von Birdie. Außerdem Emanuel Sati, DJ T, The Feeling. Der Track hat so eine leichte Endzeitstimmung durch die melancholischen Keys. Egal, ob das Ende eines Festivals, das Ende des Sommers oder das Ende der Welt. Seid nicht traurig. Seid froh, ein Teil davon gewesen zu sein. Außer vielleicht mit dem Ende dieser Weltgeschichte, ja. Also, das soll die Message sein. Und dann hätten wir noch And Him, I Love You für euch im Clubding. Club Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Love You könnte ein Ohrwurm werden. Platzieren würde ich es so ein bisschen als Sundowner oder im Morgengrauen nach einer langen Nacht. Es sollte auf jeden Fall Sonne in den Spektralfarben Rot. So mit ganz viel rotem Licht irgendwie oder was dabei sein. Aber nicht das rote Licht, was nachts leuchtet. Benzol und Läufer hätte ich jetzt für euch. Danach DOD, So Much In Love. Happy über diesen dubbigen Mix von Subfocus. Subfocus hat sowieso sehr geile auch eigene Tracks. Das müssen wir demnächst mal wirklich mal machen. Wir haben eigentlich ein bisschen zu wenig Drum and Bass hier in dieser Sendung. Okay, also machen wir demnächst mal. KQ, Such A Loneliness im Nick Curly Dub. Remix von KQ, Such A Loneliness. Definitiv Mainstay in der Branche ist er unter anderem mit dem Mannheim-Sound bekannt, den er auch ins Leben gerufen hat. Jetzt gleich für euch und dann hätte ich noch Twitbowser und DJ P4T mit Berlin im Originalmix. Das Clubding hier. Unser Ding. Club Ding. We'll be right back. Unser Ding. Club-Ding. Best of it, couldn't see your behavior was toxic. schon gehört, zumindest wenn ihr auf TikTok unterwegs seid. Dort liegt es unter dem einen oder anderen Video und das ist ja meistens so, es liegt erst unter dem einen Video, dann unter dem anderen Video und dann gefühlt so unter jedem Video. Also das da ist TikTok-Musik. Desco Ascent, junge kolumbianische Talent, kleiner viraler Hit und damit dann gleich in den Top of the Spotify Global Viral Hits rein. Das Clubding hier am Montagabend für euch. Mit der Special-DJ-Stunde. Ein DJ, eine Stunde lang in the Mix. Offenbach aus France. Wir stellen sie euch noch einmal vor. Beiden Pariser DJs und Produzenten César Laurent de Rommel und Dorian Laudric. Und da ja der CH im Französischen nicht existiert, sagen wir nicht Offenbach. So, meistens so, das ist immer toll, wenn man das im Radio hört. Ne? Jetzt gibt's gleich Offenbach mit dem Ofenrohr. Nein, es heißt Offenbach. Wir sind Franzosen. Ja, zumindest in diesem Moment. Jetzt für euch eine Stunde lang in the Mix im Clubding. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying, when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love. Don't give up while you're trying to save us. I'm trying not to get wasted love. Wake me up, oh tell me I'm dreaming. Say this ain't another wasted love. Takes me to the point I can't control myself. If I knew how to find the words I tell you, I admit that sometimes I can use your help. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love. get wasted love. Wake me up, oh, tell me I'm doing the safest thing. I'm not the wasted love. Nobody else but you, you, nobody else but you, you, you, and you're I can't describe with words. I'm in for better or for worse. There's nothing that I, nothing that I won't do. There's nothing I, nothing I won't do for you. Nothing I won't do for you. Okay. Shouldn't have let me go. Shouldn't have let me go. Never let me go. gone. Right then and there I knew that I could never ever be the one. So now I'm fading in the distance, riding a horse without a name. They tell me you should keep your friends real close, but enemies untie the reins. I'ma show you how to make it. the background. To find your way out when we get too close, and now I gotta know, I gotta know. Pillow got you thinking of me. You feel cold sheets, then hit me up, and now I gotta know, I gotta know. things private. If you want it, you want it, you want it. Talk to me in private. Do you like it, you like it, you like it. You push me straight to my limits. So I guess I was wrong, you're not shy. Sit down, don't judge and just listen. We should stay one more night. We could keep things private. If you want it, you want it, you want it. Talk to me in private. Do you like it, you like it, you like it. I'll let you do some damage. I know when you're calling. Ring, ring on a Friday night. Two drinks and I'm falling. I always do. You run rings around me. Not like that. Always get what you want. Hey, don't wait. Put your body on me, baby. Play your games. Baby, I'll let you do some damage. Hey, don't wait. Let you.